Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Dritte Runde für Van Dusen. Der Express von Bukarest nach Konstanza donnerte durch die Nacht, vorbei an balearischen Dörfern, an Maisfeldern und Schafweiden, über die große Donaubrücke bei Chalavoda und weiter in die platte Steppenlandschaft der Dobrudscha. Es war am 13. Oktober 1904 gegen 10 Uhr abends. Wir hatten ein ganz anständiges Abendessen hinter uns und unterhielten uns noch ein bisschen vor dem Schlafengehen. Professor Van Dusen war bester Laune. Und das kommt, wie Sie wissen, nun wirklich nicht jeden Tag vor. Er hatte gerade die theoretischen Grundlagen für eine völlig neuartige Rechenmaschine entwickelt. Nebenbei, nur so aus Spaß. Computer. Computer, so möchte ich das Gerät nennen. Hört sich sehr interessant an, Professor. Erzählen Sie doch ein bisschen mehr, da könnte ein Artikel drin sein für die Daily New Yorker. Unterstellen Sie sich. Für wissenschaftlich-technische Errungenschaften solcher Art, mein lieber Hedge, scheint mir diese unsere Zeit bei weitem noch nicht reif zu sein. Schade. Mir ist eine so schöne Überschrift eingefallen. Denkmaschine erfindet Denkmaschine. Wir halten. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Scharfsinnig beobachtet, glänzend kombiniert. Tun Sie nun bitte ein Übriges, stellen Sie fest, aus welchem Grunde der Express zum Stehen gekommen ist. Ja, und wie? Indem Sie das Fenster öffnen und jenen Körperteil, welchen Sie in Ermangelung einer passenderen Bezeichnung Ihren Kopf zu nennen belieben, außerhalb desselben platzieren. Okay, Professor. Nun, mein lieber Hedge, was sichten Sie? Einen Bahnhof? Bitte? Sehen Sie einen Bahnhof? Entschuldigen Sie, Professor, aber ich verstehe immer nur Bahnhof. Das sagte ich auch, mein lieber Hedge. Ich fragte Sie, ob Sie einen Bahnhof ausmachen können. Ach so, kein Bahnhof, Professor, nicht mal ein ganz kleiner. Wir halten auf freiem Feld. Ein Unfall? Sieht nicht so aus. Vorne an der Lokomotive, da sind Menschen mit Laternen. Vermutlich haben die uns gestoppt. Ah, jetzt kommen sie näher, sie gehen den Zug entlang. Moment mal. Gewehre, die Leute sind bewaffnet. Doch nicht schon wieder ein Raubüberfall. Sowas hatten wir nämlich erst vor ein paar Wochen erlebt, als wir im Orientexpress durch die Schluchten des Balkan ratterten. Aber diesmal waren es keine Räuber, jedenfalls keine Illegalen. Die Bewaffneten, die unseren Zug angehalten hatten, trugen Uniformen. Dunkelblau, Professor. Dunkelblaue Uniformen. Aha. Rumänische Infanterie, wie es den Anschein hat. Wenn Sie das sagen, Professor, jetzt steigen Sie in unseren Wagen. Was können die bloß wollen? Kein Grund zur Sorge, mein lieber Hedge. Es dürfte sich aller Voraussicht nach um eine Schutzmannschaft, eine Zugbedeckung handeln. Zweifellos ist im vor uns liegenden Gebiet einer jener hierzulande nicht eben seltenen Bauernaufstände ausgebrochen. Eine, ich möchte fast sagen, zwangsläufige Folge von Leibeigenschaft und Ausbeutung, wie sie kennzeichnend sind für die im Mittelalter stecken gebliebene Agrarstruktur Rumäniens. Schließen Sie das Fenster. Es wird kühl. Und nehmen Sie wieder Platz. Wir werden in Kürze unsere Fahrt nach Konstanza fortsetzen. Da irrte er sich aber gewaltig, der Professor. Und auch das kommt bei ihm nur sehr, sehr selten vor. Sicher, der Express fuhr weiter nach Konstanza, aber ohne uns, ohne Professor Dr. Augustus van Dusen, den großen Wissenschaftler und Amateurkriminologen, Spitzname die Denkmaschine, und ohne meine Wenigkeit, Hutchinson Hedge, den Begleiter und Assistenten des Professors. Und dass der Zug ohne uns weiterfuhr, das kam so. Ihr, Schaffner? Jawohl, Herr Hauptmann. Der nicht so sehr große Herr rechts in der Ecke. Das ist Herr Professor van Dusen. Gut, Sie können gehen, Schaffner. Jawohl, Herr Hauptmann. Wenn ich sonst noch was für Sie tun kann, Herr Hauptmann. Nein, verschwinden Sie schon. Die Herren gestatten? Hauptmann Nico Popescu von der Königlichen Rumänischen Armee zu Ihren Diensten. Sie wünschen, Hauptmann? Haben Sie die Güte, sich von Ihrem Sitz zu erheben und mir zu folgen, Professor. Ja, aber... Meine Leute werden sich um Ihr Gepäck kümmern. Sie scherzen, Hauptmann. Keineswegs, Professor. Ich habe strikten Befehl, Sie mit allem Nachdruck zum Verlassen des Zuges aufzufordern und sodann nach Schloss Kukuara zu geleiten. Was? Mitten in der Nacht? Eine äußerst hochgestellte Persönlichkeit hat den dringenden Wunsch, Professor van Dusen umgehend zu konsultieren. Wenn ich also bitten dürfte... Aber das ist ja fast wie neulich in St. Petersburg. So scheint es, mein lieber Hedge. Was geschieht, wenn ich mich weigere, der Einladung Folge zu leisten? Das werden Sie nicht tun, Professor. Nach meinen Informationen sind Sie ein kluger Mann. Sie können rechnen. Zwei plus zwei. Ich befehlige 20 Mann, Sie sind nur zu zweit. Also kommen Sie schon, meine Herren. Wir haben Eile. Das stimmte nicht. Jedenfalls nicht ganz. Wir, der Professor und ich, hatten durchaus keine Eile, im Gegenteil. Eile hatte nur Hauptmann Popescu, aber weil er 20 Soldaten bei sich hatte, hatte er auch das Sagen. Auf einem offenen Leiterwagen, der im nächsten Dorf requiriert worden war, wurden wir durch die nächtliche Dobrutscha gekarrt. Es war dunkel und kalt, der Wind pfiff und ich hatte schlimme Ahnungen. Was meinen Sie, Professor? Wo bringen die uns hin? Aber mein lieber Herr, Hauptmann Popescu hat unser Ziel doch deutlich benannt. Schloss Kukuara am Schwarzen Meer. Und dort residiert bekanntlich... Halt! Wer da? Hauptmann Popescu mit Eskorte. Professor van Dusen und noch einem wollte sagen, Gast. Warten Sie! Vor uns zog sich eine Barriere über den Weg und dahinter sahen wir im Schein von Fackeln wieder blaue Uniformen. Soldaten mit Gewehren. 10 Minuten vergingen, dann hörten wir Schritte, die Barriere ging hoch und auf uns zu hüpfte ein kleiner, runder Mann, picobello in Schale, Frack, Lackschuhe, Pelerine, weißer Schal und ein Zylinder, den er mit eleganter Geste unter den Arm klemmte, als er sich verbeugte. Professor van Dusen, wie ich vermute. Da vermuten Sie leider falsch, mein Guter. Gehen Sie ein Haus weiter. Mein Name ist Hedge. Ich bin Professor van Dusen. Aha. Wer sind Sie? Vasile Eminescu, Kammerherr und Majordomus auf Schloss Kukuara. Hingerissen, Ihre werte Bekanntschaft zu machen, Professor. Ihre natürlich auch, Domnul Hedge. Hauptmann Popescu, Sie bleiben mit Ihren Leuten hier und warten auf weitere Anweisungen. Zu Befehl, Domnule. Und nun kommen Sie, Professor, kommen Sie. Hoheit wartet mit Ungeduld. Ach, was sage ich? Hoheit harrt Ihrer mit Sehnsucht, mit schmerzlicher Sehnsucht. Folgen Sie mir. Wir folgten durch die offene Barriere und dann kurz geradeaus über einen Damm. Rechts und links rauschten Schilf und Wellen. Vor uns schattenhafte Umrisse, Gebäude, Mauern. Schließlich ein Tor, das sich öffnete, um uns einzulassen. Innen führte Eminescu uns durch ein prunkvolles Foyer mit Kronleuchtern, Orientteppichen, Mahagonimöbeln und diversen Lakaien in goldbetresster Livree in ein kleines Zimmer. Und hier kam uns jemand entgegen, ein schwarzer Vollbart in Uniform und Orden. Seine königliche Hoheit, Kronprinz Ferdinand von Rumänien. Ich bin ein Mann von wenig Worten. Professor, machen wir es also kurz. Immer feste Druff, wie der alte Blücher sagte. Mein Sohn ist entführt worden. Mein Beileid, Hoheit. Ein zweifellos betrübliches Ereignis. Ein Ereignis, das die ein wenig abrupte Art rechtfertigt, in der ich Sie zu Gast geladen habe. Darin werden Sie mir sicher zustimmen. Nein, Hoheit. Nicht? Nein. Auf derart beiläufige Weise lassen sich die meiner Person zugefügten Inkonvenienzen und Beleidigungen nicht aus der Welt schaffen. Man hat mich mit Waffengewalt aus meinem Abteil im Konstanzer Express entführt. Mich, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus von Dusen. Mich übrigens auch, falls das jemand interessiert. Man hat mich zu nachtschlafender Zeit an diesen Ort verschleppt. Auf einem Leiterwagen. Jawohl, auf einem Leiterwagen. Und nun erlaubt man sich, alle diese Ungeheuerlichkeiten mit einigen wenigen dürren Worten abzutun. So nicht, Hoheit. Ich erwarte eine Entschuldigung. Unerhört! Königliche Hoheiten pflegen sich nicht bei gewöhnlichen Sterblichen zu entschuldigen. Professor van Dusen ist ja wohl kein gewöhnlicher Sterblicher, sondern... Als Wissenschaftler wie auch als Amateurkriminologe eine Persönlichkeit von allerhöchstem internationalem Ruf. Aber das bezweifelt ja niemand, Professor. Also bitte. Nun ja, wenn es denn sein muss, ich entschuldige mich bei Ihnen, Professor. In aller Form. Akzeptiert, Hoheit. Und nun zur Sache. Nachdem diese Geschichte bereinigt ist, habe ich Gelegenheit zu einer kurzen Anmerkung über das rumänische Königshaus. Für diejenigen Hörer, die sich für gekrönte Häupter und dergleichen brennend interessieren. König von Rumänien war damals Karol der Erste. Und der war gar kein Rumäne. Der rumänische Adel hatte sich nämlich auf keinen Einheimischen einigen können und sich den König deshalb aus dem Ausland geholt. König Karol war Deutscher, nicht irgendein Deutscher, ein Hohenzoller aus der Nebenlinie von Sigmaringen. Und weil er keinen Sohn hatte und schon ein alter Herr war, musste man sich den nötigen Kronprinzen wieder von auswärts liefern lassen, in Gestalt von Karols Neffen Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen. Der verheiratet war mit der Hobbypoetin Marie von Sachsen-Coburg-Gotha. Beide hatten einen Sohn. Und um diesen Sohn, den damals gut 10-jährigen Karol, drehte sich der ganze Fall. Alles klar? Ja? Dann können wir ja weitermachen. Zur Sache, Hoheit. Ihr Sohn Karol wurde entführt. Details bitte. Wann? Heute Vormittag, Professor. Zwischen 9 und 11 Uhr. Kurz vor 9 begab Karol sich auf sein Zimmer mit seinem Hofmeister zum Vormittagsunterricht. Als er nicht wie üblich um 11 zum zweiten Frühstück im Speisesaal erschien, ging ich ihn holen. Und? Das Zimmer war leer. Karol und sein Hofmeister waren verschwunden. Vermutlich durchs Fenster. Ah. Wie kommen Sie darauf? Weil es offen war. Und die Tür kommt nicht in Frage. Zwei Lakaien standen die ganze Zeit davor. Eine zweite Tür? Gibt es nicht, Professor. Kamin? Geheimtüren nein, oder dergleichen? Nein, nein, Professor. Nur eine Tür und ein Fenster. Welches offen stand? Ja. Und auf dem Schreibtisch lag dieses Stück Papier. Aha. Ich darf darum bitten, Hoheit. Danke. Königliche Hoheit, ich erachte es für notwendig, Ihren Sohn und Erben in Gewahrsam zu nehmen. Suchen Sie ihn nur, Sie werden ihn nicht finden. Lassen Sie sich beraten von Experten, von Detektiven und Kriminologen. Interessant. Das hat mich auf die Idee gebracht, Sie einzuladen. Professor, in Bukarest haben wir viel von Ihnen gehört, meine Gattin und ich. Apropos, wo befindet sich Ihre Königliche Hoheit, die Kronprinzessin? Im Bett. Mit einem Nervenzusammenbruch. Ja, durchaus verständlich. Ich fahre in der Verlesung fort. Lassen Sie sich beraten von Experten, von Detektiven und Kriminologen. Sie werden Ihnen nicht helfen können. Nun, das bleibt abzuwarten. Die Bedingungen, unter denen ich bereit bin, Ihren Sohn gesund und unbeschädigt zurückzuerstatten, werde ich Ihnen in Kürze mitteilen. Keine Unterschrift. Ein knapper, markanter Stil, welcher in mir gewisse Erinnerungen weckte. Doch lassen wir müßige Spekulationen. Wenden wir uns wiederum den Fakten zu. Den zweiten Rat des anonymen Entführers haben Sie befolgt, Hoheit. Sie sind dabei, einen Experten zu konsultieren. Präziser ausgedrückt, den Experten. Wie steht es mit dem ersten Ratschlag? Ich will sagen, Haben Sie nach dem Prinzen Karol gesucht? Und wie, Professor? Wir haben das Schloss und die Umgebung praktisch auf den Kopf gestellt. Nichts. Keine Spur von Karol oder seinem Hofmeister. Ah ja, der Hofmeister. Eine unbekannte Größe in unserer Gleichung. Na, unbekannt würde ich nicht sagen, Professor. Dr. Hinkebein ist ein gelehrter Pädagoge von ausgezeichnetem Ruf. Ich habe ihn aus Berlin kommen lassen, damit mein Sohn eine anständige preußische Erziehung kriegt. Ja. Und jetzt ist er weg, mitsamt Ihrem Sohn. Spurlos verschwunden, obwohl wir alles abgesucht haben. Wie in dieser Mitteilung vorausgesagt. Das ist ja gerade das Unerklärliche an der Sache. Wie darf ich das verstehen, Horace? Schloss Kukuara liegt auf einer Insel, einer kleinen Insel. Gerade genug Platz für das Schloss und ein paar Nebengebäude. Es gibt nur einen einzigen Zugang über einen schmalen Damm. Und dieser Damm... wird bewacht. So viel habe ich persönlich feststellen können. Rund um die Uhr. Und seit heute früh hat niemand von hier aus die Wachen passiert. Das heißt... Ihr Sohn hat die Insel nicht verlassen. Auf der Insel ist er aber auch nicht. Wie gesagt, ich habe alles durchsuchen lassen. Irgendwelche besonderen Verstecke gibt es nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Ein, wie es scheint, wahrhaft interessantes kleines Problem. Hoheit, ich bin willens und bereit, den Fall zu übernehmen. Na bitte. Einem rätselhaften Verbrechen kann der Professor einfach nicht widerstehen. Und mit dem Fall übernahm er auch gleich das Kommando. Trotz der späten Stunde, es war immerhin schon 1 Uhr nachts, bestand er auf einer sofortigen Besichtigung des Tatorts und scheuchte uns zum Studierzimmer des Prinzen Karol. Bevor er die Tür aufmachte, quetschte er noch fix die 2 Lakaien aus, die immer noch davor standen. Beide waren absolut vertrauenswürdig, sagte der Kronprinz. Seit Jahren im Dienst der Familie. Und beide sagten aus, sie hätten zwischen 9 und 11 nichts, aber auch gar nichts mitgekriegt. Nichts gesehen, nichts gehört. Den Brief habe ich natürlich an mich genommen, Professor. Aber sonst ist alles so geblieben, wie ich es vorgefunden habe. Ich weiß Bescheid. Ich lese Kriminalromane. So. Das Fenster. Was befindet sich vor dem Fenster, Hoheit? Die Hintergebäude, Professor. Schuppen, Dienstboten, Behausungen, Tierverschläge. Ah ja. Ich besitze nämlich eine kleine Menagerie aus zoologischem Interesse. Was ist dies hier? Hedge, die Laterne. Bitte sehr. Bitte gleich. Danke. Eine frische Abriebstelle am äußeren Fensterbrett und am Rande festgeklebt ein rotes Haar. Oder ist es ein roter Faden? Bei rotem Faden fällt mir der Gaslichtmord ein, Professor. Eine interessante, wenngleich hier völlig irrelevante Reminiszenz, mein lieber Hedge. In der Luft ein Hauch von Chloroform. Durch eine geübte Nase auch bei geöffnetem Fenster noch unschwer auszumachen. Das erklärt, weshalb die Lakaien vor der Tür keinen Hilferuf des Prinzen vernahmen. Er wurde chloroformiert. Und wie man weiß, kann die geschickte Applikation von Chloroform bei einem Kind zu sofortiger Bewusstlosigkeit führen. Doch wieso frage ich mich, wie war es möglich, dass der erwachsene Dr. Hinkebein nicht mehr die Zeit fand, auf die Notlage, in welcher sein Zögling und er sich befanden, akustisch hinzuweisen? Ganz einfach, Professor. Er konnte nicht. Erklären Sie sich näher, Hoheit. Dr. Hinkebein ist stumm von Geburt an. Ein stummer Lehrer? Das ist doch mal was Neues. Oh, er konnte sich ausgezeichnet verständlich machen durch Zeichen und indem er aufschrieb, was er mitzuteilen hatte. Stumm. Aber natürlich, das ist es. Das ist was, Professor? Der entscheidende Hinweis, mein lieber Hedge. Die Erklärung, ja. Ich möchte so weit gehen und sagen, die Erleuchtung. Wie Schuppen fällt es mir vor den Augen. Wann, Howard? Wann stellte Dr. Hinkebein sich auf Schloss Kokoara ein? Ja, das ist noch nicht lange her, Professor. Am 1. August hat er seinen Posten angetreten. Gleich nach den Schulferien. Am 1. August. Das heißt, er hat Berlin in den letzten Tagen des Juli verlassen. Meine Ahnung wird zur Gewissheit. Lassen Sie mir meine Gemächer anweisen, Hoheit. Ich empfinde das dringende Bedürfnis, mich zurückzuziehen, um mich ungestört meinen Deliberationen zu widmen. Das dürfte Minesco in der Zwischenzeit erledigt haben. Kommen Sie, meine Herren. Einen Augenblick noch, Hoheit. Hier auf dem Teppich habe ich etwas entdeckt. Ah, noch ein roter Faden. Ein roter Faden, zweifellos. Doch ein roter Faden von gänzlich anderer Beschaffenheit als jener am Fensterbrett. Dieser hier ist länger und wesentlich feiner Seide, wie ich vermute. Ja, und? Was soll das alles bedeuten? Das war die große Frage. Eine Frage, die auf der ganzen Welt nur ein Mensch beantworten konnte. Professor Van Dusen, die Denkmaschine. Am nächsten Morgen, gleich nach Sonnenaufgang, musste ich mit auf den Schlossturm, unausgeschlafen und so gut wie ohne Frühstück. Aber so ist das nun mal mit der Kriminologie. Sie verlangt Opfer, vor allem vom Assistenten. Professor Van Dusen brauchte kein Frühstück. Manchmal frage ich mich, ob er überhaupt sowas wie einen Magen hat. Schlaf braucht er anscheinend auch nicht. Jedenfalls wirkte er munter und ausgeruht, als er unter kundiger Führung von Majordomus Eminescu die Lage peilte. Die Insel, auf der Schloss Kokoara lag, war genau genommen eher eine Halbinsel, weil sie durch einen kurzen, aufgeschütteten Damm mit dem Festland verbunden war. Und sie lag auch nicht direkt am Schwarzen Meer, sondern in einer großen Lagune. Balta, wie wir hier sagen. Ein Salzwassersee mit Ausgang zum Schwarzen Meer. Da hinten, Professor, sehen Sie. Ein recht schmaler Durchlass, wie es den Anschein hat. Knapp 200 Meter, Professor. So, so. Über den bewachten Damm können Entführer und Prinz die Insel nicht verlassen haben. Auf gar keinen Fall, Professor. Dann sind Sie womöglich geschwommen. Bis zum Festland ist es nur ein kurzes Stück. Kein Problem, auch wenn man einen chloroformierten Prinzen mitschleppen muss. Unmöglich, Domnul Hatch. Vom frühen Morgen an waren Fischerboote in der Nähe. Und auf denen hat niemand einen Schwimmer gesichtet. Und in der Nacht hat königliche Hoheit rund um die Insel Wächter mit Fackeln und Laternen aufstellen lassen. Ja, wenn das so ist, dann muss der Prinz noch auf der Insel sein. Und der Entführer auch. Auch unmöglich, Domnul Hatch. Im Schloss und um das Schloss herum haben wir praktisch jeden Zentimeter mit der Lupe abgesucht. Tja, wie Sie so richtig sagen, allerwertester Eminescu, ein unmöglicher Fall. Mein lieber Hedge. Herr Professor? Seit wann haben Sie die Ehre, meine Person näher zu kennen? Warten Sie mal. Wann war denn die Geschichte mit dem Schachweltmeister und dem fliegenden Holländer? 1898, glaube ich. Ja, im März 98. Gut 6,5 Jahre alt. So eine lange Zeit. Weiß Gott. Und wie oft habe ich Ihnen in diesen langen Jahren unserer Bekanntschaft einschärfen müssen, dass Professor Dr. Augustus Van Dusen... Die Denkmaschine. Auch das, dass ich das Wort unmöglich als nicht existent betrachte? Dann sagen Sie mir ein besseres Wort für diesen diesen blödsinnigen Fall. Worte schlagen in Ihren Bereich, mein lieber Hedge. Ich werde handeln. Und was wollen Sie tun, Professor? Suchen, mein lieber Hedge. Suchen. Und so geschah es. Der Professor suchte, begleitet und assistiert von meiner Wenigkeit, von Eminescu und von diversen Lakaien zum Möbelrücken. Im Schloss fand er nichts, abgesehen von Staub unter den Teppichen und Spinnweben hinter den Schränken. Fehlanzeige auch in den Nebengebäuden. Kein doppelter Boden, kein Versteck, kein Prinz, nicht mal ein Verdacht. Dass Van Dusen sich in der kronprinzlichen Menagerie etwas länger aufhielt, das geschah wohl eher aus Interesse an der Zoologie als an der Kriminologie. Nun ja, das Übliche. Einige Kleinraubtiere, ein schon recht entharter Löwe, das obligatorische Kamel. Mehr hatte ich von einer fürstlichen Privatmenagerie in Rumänien noch nicht erwartet. Doch was ist das? Sich recht? Pongiten? Hier? Wie meinem Professor? Pongiten, mein Bester. Menschenaffen. Ein Gorilla-Gorilla und im gegenüberliegenden Käfig, wenn ich nicht irre, ein Pongo-Pygmäus. Der Orang-Utan. Der und der Gorilla sind hoheitsganzer Stolz. Noch mehr als seine Yacht, möchte ich fast sagen. Reizende Kerlchen. Besonders der Gorilla. Von dem Orang ist ja nicht viel zu sehen. Er hat sich in eine dunkle Ecke verkrochen. Wie es Menschenaffen zu tun pflegen, wenn sie sich unwohl fühlen. Glauben Sie, der Orang ist krank, Professor? Hoheit wird außer sich sein, wenn er uns krepiert. Wollte sagen, wenn er verscheidet. Michel? Monsieur Michel? Ja? Der Tierwärter seiner königlichen Hoheit. Cheftierwärter, bitte. Michel, Franzose? Aus Paris, vom Jardin des Plantes. Für seinen Hofstaat ist Hoheit das Beste gerade gut genug. Der Orang-Utan ist krank, Monsieur Michel. Weiß ich. Schon seit ein paar Tagen. Ist nicht, rührt sich nicht, schläft nur. Und was haben Sie unternommen, Monsieur Michel? Ich? Bin ich der Tierarzt? Hören Sie, Monsieur Michel. Hoheit hat im Moment weiß Gott andere Sorgen. Aber wenn er sich wieder um seine Lieblinge kümmern kann, dann muss hier alles in Ordnung sein. Alle Affen gesund und munter. Verstehen Sie mich? Na gut, wenn das so wichtig ist. Janku! Janku war der Hilfstierwärter, ein Landesprodukt, bebartet und verzottelt, in bäuerlicher Aufmachung, Schafspelz, Tito-Mütze, Schlapperhosen und Panken. Ansonsten hatte er einen Besen und ein schlichtes Gemüt. Du bist nicht gerade der Älteste. Was, Janku? No. Aber fleißig. Da. Und tust alles, was ich dir sage. Da, da. Dann geh und kümmere dich um den Orang. Den großen roten Affen. Da, in der Ecke. Da, da, da. Nichts gegen Ihren Freund Janko, mein guter Michel. Doch würden Sie es nicht für empfehlenswerter und in der Sache nutzbringender halten, wenn der Pongo Pygmäus von einem Experten in näheren Augenschein genommen wird? Was geht Sie denn das an? Langsam, alter Freund. Ja, Sie haben die unverdiente Ehre mit Professor Dr. Augustus Van Dusen. Inhaber des Lehrstuhls für Zoologie an der Universität New York. Unter anderem. So? Na, wenn Sie so viel davon verstehen, dann sollten Sie sich auch unseren kranken Löwen angucken. Da ist er, Simba. Er frisst auch nicht. Sein Napf ist noch voll. Aber einen apathischen Eindruck macht er nicht gerade. Im Gegenteil. Simba ist wild und besonders gefährlich. Aber das macht dem Herrn Professor bestimmt nichts aus, wo er doch einen Lehrstuhl für Zoologie hat. Selbstverständlich nicht. Andererseits befinde ich mich auf Schloss Kokora nicht, um den Veterinär zu spielen. Dann müssen wir doch den Tierarzt aus Konstanza kommen lassen. Ganz meine Meinung. Ich werde veranlassen, dass er hierher beordert wird, über unser Telefon. Schloss Kokora besitzt nämlich einen der 5000 rumänischen Fernsprechanschlüsse. Was Sie nicht sagen, mein guter Eminescu. Sie sehen, meine Herren, trotz unserer Randlage stehen wir dem technischen Fortschritt der modernen Zeit denn doch nicht völlig fremd gegenüber, wenn wir natürlich auch von Verhältnissen, wie sie in Ihrem großen Heimatland herrschen, noch sehr weit entfernt sind. Keine Sorge, verehrter Majordomus, das kriegen Sie alles noch. Wolkenkratzer, Elektrizität, Fließbänder, Hektik, Stress. Und dann werden Sie der guten alten, geruhsamen Zeit nachweinen. Meinen Sie wirklich, Domnul Hatch? Lassen wir das Thema. Was ich vom Fortschritt halte, hat ja mit unserer Geschichte nichts zu tun. In der Geschichte wurde es jetzt hektisch. Die Ereignisse fingen an, sich zu überstürzen. Der Tierarzt aus Konstanza kam. Die informierten Wachen am Damm ließen ihn rein und nach einer knappen Stunde auch wieder raus. Das glaubten sie jedenfalls. Aber was meldete uns kurz darauf ein total verwirrter Eminescu? Der Tierarzt war immer noch auf Schloss Cucora. Er ist tot, Professor. Ermordet. Sieh an. Auf welche Weise? Erstochen. Ein Lakai hat ihn entdeckt, hinter der Menagerie, vor 5 Minuten. Er hat mich sofort verständigt und ich... Sie, mein lieber Eminescu, sind mit lobenswerter Promptheit zum kriminologischen Experten geeilt, um ihn von der neuen Wendung des Falles in Kenntnis zu setzen. Denn dass der mysteriöse Mord am Tierarzt und die nicht minder mysteriöse Entführung des Prinzen zusammengehören, das, mein lieber Eminescu, steht wohl außer Zweifel. Er trug nur Unterhemd und Unterhose, der Ermordete. Und sehen Sie, Professor, das hier hielt er in der Hand. Ah. Ein Brief im verschlossenen Umschlag, adressiert an seine königliche Hoheit. Und darunter steht, betrifft Prinz Karol. Worauf warten Sie noch, Eminescu? Eilen Sie zu seiner Hoheit, überbringen Sie die Botschaft. Schon unterwegs, Professor. Wollen Sie mich nicht begleiten? Gehen Sie nur voraus. Ich komme nach, sobald ich mir über den einen oder anderen Punkt Klarheit verschafft habe. Unklarheit wäre das passendere Wort gewesen, denn bei den Untersuchungen des Professors kam nicht wieder raus. Er ging mit mir zur Menagerie, sah sich die Leiche an, verhörte den Lakaien, der sie gefunden hatte, und befragte dann kurz Monsieur Michel. Aber der wusste davon nicht, sagte er, und sein unterbelichteter Untergebener Janku war verschwunden. Wenn auch nicht spurlos, sein Zottelpelz und die restliche Bekleidung lag unter einem Busch. In der Nähe der Menagerie. Merkwürdig, dachte ich. Was Van Dusen dachte, weiß ich nicht, weil er sich nicht darüber äußerte. Aber als er dem Arbeitszimmer des Kronprinzen zustrebte, zeigte sich in seinen Augen jenes Glitzern, das ich so gut aus früheren Abenteuern kannte. So weit, so gut. Wenn ich Sie nunmehr bitten dürfte, den Brief zu verlesen, Hoheit. Gewiss, Professor, gewiss. Königliche Hoheit, Ihr Sohn bislang noch unbeschädigt, wird Ihnen in eben diesem Zustand zugestellt werden, wenn Sie meine Anweisungen peinlich genau befolgen. Sie sorgen dafür, dass Ihre Yacht, die Carmen Sylva, am morgigen Tage, dem 15. Oktober 1904, um genau 10 Uhr vormittags mitten in der Balta ankert. An Bord werden sich 1 Million Lei befinden, in Gold. Donnerwetter, das sind ja 200.000 Dollar. Oder 800.000 Mark. Ein wahr fürstliches Lösegeld. Setzen Sie die Verlesung fort. Ja. Diese Summe wird verpackt in handliche Säcke von nicht mehr als 50 Pfund Gewicht auf der Brücke der Yacht neben dem Kompass deponiert werden. Nur ein einziger Mensch wird sich auf der Carmen Sylva aufhalten, um die Übergabe des Lösegeldes zu beaufsichtigen. Da es sich um eine Person Ihres Vertrauens handeln muss, schlage ich hierfür den kriminologischen Experten vor, den Sie hinzugezogen haben, einen gewissen Van Dusen. Unverschämtheit, einen gewissen Van Dusen. Und Sie sagen gar nichts dazu, Professor? Nein, mein lieber Hedge. Oder nur so viel, dass ich nichts anderes als einen solchen Vorschlag erwartet habe. Bitte weiter, Hoheit. Ja. Ansonsten, wie gesagt, kein Mensch an Bord der Yacht, desgleichen kein Schiff auf der gesamten Balta. Soweit meine Anordnungen. Sie werden Ihnen aufs Wort folgen. Wenn nicht, oder wenn Sie gar versuchen, mir eine Falle zu stellen, wird Ihr Sohn sterben. Und zwar auf ausgesucht unangenehme Weise. Das ist alles, Hoheit? Ja, was wollen Sie denn noch, Professor? 1 Million Lei in Gold, mein Karol in Lebensgefahr, ja, ist das nicht mehr als genug. Also ich muss sagen, Professor Van Dusen, Sie enttäuschen mich. Was erwarten Sie von mir, Hoheit? Dass Sie den Fall lösen oder sich wenigstens ein bisschen Mühe geben. Nicht mehr nötig, Hoheit. Der Fall ist gelöst. Ist das wahr? Glauben Sie mir, Hoheit, wenn der Professor sagt, der Fall ist gelöst, dann ist er gelöst. Da beißt keine graue Maus einen roten Faden ab. Danke, mein lieber Hedge. Ein wenig journalistisch, aber durchaus zutreffend formuliert. Ja, aber wie? Und wo? Und wer? Und nicht zu vergessen, was? Lassen Sie mich, Hoheit, Domnul Eminescu, mein lieber Hedge, alle Ihre Fragen mit 2 knappen Worten beantworten. Das Phantom. Das Phantom. Das Phantom? Das Phantom. Schon zweimal waren wir in diesem Jahr mit der unheimlichen Frau zusammengestoßen, die man in aller Welt das Phantom nannte. Im März an der französischen Atlantikküste und vor einem Vierteljahr in Berlin. Jedes Mal hatte Van Dusen die schlimmen Pläne der Verbrecherin durchkreuzt, aber es war ihr auch jedes Mal gelungen, sich durch die Flucht der Strafe zu entziehen. Und jetzt traten beide, der große Kriminologe und die berüchtigte Kriminelle, zum dritten Mal gegeneinander an, falls der Professor recht hatte. Aber das war keine Frage, Van Dusen hat immer und überall recht. Das Phantom? Wie kommen Sie darauf, Professor? Nichts einfacher als diese Schlussfolgerung, Hoheit. Zunächst einmal, die Entführung eines Prinzen ist kein gewöhnliches Verbrechen, vielmehr... Ein Superverbrechen. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, mein lieber Hedge. Superverbrechen werden von Superverbrechern begangen. Und von dieser hochinteressanten kriminologischen Spezies existieren nur recht wenige Exemplare. Um welches Exemplar es sich im vorliegenden Falle handelt, legt der literarische Stil des Entführers nahe, wie er sich in seinen Schreiben manifestiert. Ein Stil, welcher mir schon einmal, wenn ich mich so ausdrücken darf, über den Weg gelaufen ist, im März zu Berlin in einer Mitteilung, welche das Phantom mir zukommen ließ, nachdem es Sie, mein lieber Hedge, hatte entführen lassen. Ein weiterer, wichtigerer Hinweis ergab sich aus dem ungewöhnlichen Interesse des anonymen Prinzenräubers an meiner Person. Ihnen, Hoheit, wurde die Hinzuziehung kriminologischer Experten angeraten. Und wer kam da wohl eher in Frage als der zufällig in Rumänien weilende Professor Van Dusen? Und als Sie, Hoheit, auch noch angewiesen wurden, eben diesen Professor Van Dusen mitsamt dem Lösegeld dem Entführer auszuliefern... Da stand es fest, unwiderleglich und unerschütterlich. Ziel des hier stattgehabten Verbrechens war nicht nur die Aneignung einer nicht unerheblichen Summe Geldes, Ziel war auch und vor allem die Inbesitznahme meiner Person. Na klar, Professor, das Phantom hat noch ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen. Zwei, um genau zu sein. Dass ich allerdings Ihre finsteren Pläne so schnell und so gründlich durchschauen würde, damit hat Madame Le Fantôme nicht gerechnet. Übersteigertes Selbstbewusstsein ist, wie bekannt, ein typischer Charakterzug großer Verbrecher. Nicht nur von denen. Ich fasse zusammen, das Phantom hat Prinz Karol entführt. Und zu diesem Zwecke hielt sich das Phantom... Im Schlosse auf, in ihrer Mitte. Aber das ist doch Unsinn. Sie haben es viele Male gesehen, zu ihm gesprochen. Unsinn, Professor, bei uns war kein Phantom. Oder haben Sie eins gesehen? Niemals, Hoheit. Das Phantom trat natürlich nicht als Phantom auf. Es nannte sich Dr. Hinkebein. Dr. Hinkebein? Der Hofmeister Ihres Sohnes, so ist es, Hoheit. Sind Sie sicher? Ein Professor Van Dusen, Hoheit, weiß stets, was er sagt. Hinkebein war das Phantom. Weil, erstens, dieses die Gewohnheit hat, stets vor und bei seinen Untaten an deren Schauplatz zu weilen. Weil, zweitens, der angebliche Dr. Hinkebein Berlin in den letzten Tagen des Juli verlassen haben muss. Das heißt, kurz nachdem ich das Phantom in der preußischen Metropole zu entlarven und zu vertreiben vermochte. Und weil, drittens, Hinkebein sich als stumm ausgab, um sich nicht durch seine Stimme als Frau zu verraten. 2 + 2, Hoheit, meine Herren, ergibt 4. Ein allgemein bekanntes, wenn auch leider nicht allgemein beherzigtes mathematisches Axiom. Kein Zweifel. In der Maske des Dr. Hinkebein hat das Phantom die Entführung des Prinzen höchstpersönlich vorbereitet und eigenhändig durchgeführt. Ja, aber der ermordete Tierarzt, war das auch Dr. Hinkebein? Wollte sagen, das Phantom? Wer sonst, mein lieber Eminescu? Bei diesem Mord trat das Phantom allerdings nicht als Hinkebein auf, sondern in einer neuen Rolle. Ach, und in welcher? Denken Sie nach, mein lieber Hedge. Welche Person ist nicht mehr aufzufinden? Welche Person hat ihre Kleidungsstücke zurückgelassen, um in denen des getöteten Tierarztes Schloss und Insel zu verlassen? Na, der Trottel mit dem Besen. Wie ist er noch? Janku? Was? Dieser Knecht war das Phantom? Eine ausgezeichnete Maskerade. Wer achtet schon auf einen derart tiefstehenden Menschen? Ein rumänisches Sprichwort sagt, nur der Weise erkennt den Wolf im Schafspelz. Den Wolf im Schafspelz. Ein wahres Wort. Sie wissen gar nicht, wie wahr, mein guter Eminescu. Respekt, Professor, Respekt. Ihre Beweise und Schlussfolgerungen, alles sehr stimmig und eindrucksvoll. Aber was ist mit Carol? Wo steckt mein Sohn? Diese Frage, Hoheit, könnten Sie sich mit Leichtigkeit selbst beantworten, wenn Sie sich gewisse Spuren und Hinweise ins Gedächtnis zurückrufen würden. Etwa jene beiden so verschieden gearteten roten Fäden am Tatort. Das Motiv für die Ermordung des Tierarztes. Oder auch das von Domnul Eminescu soeben zitierte Sprichwort. Sie sprechen schon wieder in Rätseln, Professor. Das ist seine Spezialität. Sagen Sie uns lieber, was jetzt geschehen soll. Mit Vergnügen, Hoheit. Hören Sie mir zu. Und was, meine Damen und Herren, was sagte Professor van Dusen? Das werde ich Ihnen jetzt noch nicht verraten. Aus, sagen wir, dramaturgischen Gründen. Nur so viel in und um Schloss Kukora brachen mysteriöse Aktivitäten aus. Der Professor kommandierte und alle sprangen. Sogar Hoheit. Darüber wurde es Abend. Die Nacht brach herein. Nächster Morgen. Bleich ging die Herbstsonne über der grauen Lagune auf. Stille und Einsamkeit. Kein Schwimmer, kein Fischerboot. Nur die hoheitliche Yacht kam in Silber, genau in der Mitte, wie das Phantom es befahl. Es schlug 9 Uhr. Vom Landungssteg der Insel legte ein Ruderboot ab, beladen mit ein paar kleinen, aber schweren Säcken, mit 2 kräftigen Männern und mit der etwas klein geratenen Figur des großen Kriminologen, der den Mantelkragen hochgeschlagen und den Hut über den wohlbekannten hellen Haaren tief in die Stirn gezogen hatte. Alles zusammen ging an Bord der Yacht. Die Säcke kamen auf die Brücke. Der leicht schwankende Professor, er ist nun mal kein Seemann, wurde nach unten in den Salon geführt. Kurze Pause. Die 2 Kraftmenschen tauchten allein wieder auf, sprangen ins Boot und ruderten zurück. Jetzt hieß es warten. Halb 10. Viertel vor 10. Und da, gerade als es 10 schlug, ging ein Ruck durch die Beobachter auf dem Schlosstor. Da. Wo? Gleich rechts, neben der Yacht. Steuerbord, Hauptmann Popesco. Man sagt nicht rechts, man sagt Steuerbord. Ein graues Dings da. Eine Wölbung. Ein Buckel. Ein Wal. Blödsinn, Eminescu. Seit wann gibt es im Schwarzen Meer Wale? Ja, aber was ist es dann, Hoheit? Ein Unterseeboot natürlich. Was denn sonst? Aha. Und das bedeutet... Das Phantom. Wie damals in Biarritz. Die Luke geht auf. Jemand steigt aus. Das Phantom persönlich. Sie steigt über auf die Yacht. Verschwindet auf der Brücke. Und da ist sie wieder. Schwer bepackt. Sie wirft die Säcke in die Luke vom Unterseeboot. 1 Million Lei in Gold. Glaubt sie... So, jetzt ist sie fertig. Ich denke, Hoheit, es wird Zeit. Hauptmann Popesco, geben Sie das Zeichen. Zu Befehl, Hoheit. Plötzlich waren sie da. Soldaten, soweit das Auge reichte. Überall tauchten sie auf. Sie besetzten jedes Fenster im Schloss. Sie krochen am Ufer der Balte aus jedem Busch und jedem Schilfdickicht. Entschlossenheit im Auge und Gewehr im Anschlag. Wohlgefällig schaute Kronprinz Ferdinand auf das militärische Spektakel. Dann ergriff er ein bereitliegendes Megafon sowie das Wort. Sie sehen es selbst, Phantom! Ihre Lage ist hoffnungslos! Geben Sie auf oder ich lasse das Feuer eröffnen! Das glaube ich kaum, Hoheit! Sie Sie haben vergessen, dass Professor Van Dusen sich an Bord dieser Yacht und somit in meiner Gewalt befindet. Sind Sie sicher? Selbstverständlich bin ich sicher. Seit Sonnenaufgang beobachte ich Lagune und Yacht durch mein Periskop. Ich weiß, dass Van Dusen vor einer guten Stunde an Bord gegangen ist und das Schiff seitdem nicht verlassen hat. Geben Sie mir das Megafon. Halt. Danke. Ich nehme an, Sie erkennen mich, chère Madame. Sind Sie noch immer sicher, was meinen derzeitigen Aufenthaltsort betrifft? Professor Van Dusen? Wie kommen Sie denn auf den Schlossturm? Sie müssen doch auf der Yacht sein, unten im Salon. Wollen Sie nicht nachsehen, meine Verehrteste, wer sich unten im Salon befindet? Das Phantom verschwand im Niedergang und als es ein paar Sekunden später wieder an Deck der Carmen Silver auftauchte, war sein Gesicht verzerrt vor Wut und Hass. Sie haben mich reingelegt, Professor Van Dusen. Im Salon liegt ein... Sprechen Sie es nur aus, Charmadon. Ein Gorilla, welchen seine königliche Hoheit mir für dieses Manöver dankenswerterweise zur Verfügung stellte. Ruhig gestellt durch Drogen und gefesselt, vorsichtshalber. Versehen mit einigen meiner Kleidungsstücke sowie einer gelben Perücke. Sie sehen, Madame, Ihr Trumpf sticht nicht. Dieser nicht, Professor. Da mögen Sie recht haben, aber ich habe noch einen zweiten, einen höheren Trumpf im Ärmel. Ich meine Ihren Sohn, Hoheit, Prinz Karol. Wenn mir etwas geschieht, werden Sie ihn nie wiedersehen. Den geheimen Ort, an dem ich ihn versteckt halte, kenne nur ich. Sonst niemand auf der Welt. Erlauben Sie mir, teuerste Freundin, Ihre Worte in Zweifel zu ziehen. Das Versteck des Prinzen ist kein Geheimnis mehr. Und wo er sich zurzeit befindet, das weiß nicht nur ich. Das weiß jeder, der sich mit mir hier oben aufhält. Sogar mein Freund, Mr. Hedge. Kann ich voll und ganz bestätigen. Worte, Professor! Nur Worte! Sie blöffen! Meinen Sie, Madame? Dann sehen Sie her. Heben Sie Ihren Sohn über die Brüstung, Hoheit. Bitte sehr, Prinz Karol. Noch ein wenig benommen, dank der reichlichen Chloroformdosen, welche Sie ihm zukommen ließen, jedoch ansonsten ohne Schaden an Leib und Seele. Was sagen Sie nun, hochgeschätzte Gegnerin? Sie haben tatsächlich das Versteck entdeckt. Es erwies sich als nicht allzu diffizil, Verehrteste. Wie ich bereits zweimal anzumerken Gelegenheit hatte, Sie neigen dazu, Ihre kriminologische Raffinesse stark zu überschätzen. Professor Van Dusen! Madame! Sie haben jetzt zum dritten Mal meine Pläne durchkreuzt. Ich muss mich zurückziehen. Aber ich werde wiederkommen, Professor Van Dusen, und ich werde an Ihnen furchtbare Rache nehmen! Gestatten Sie mir ein leichtes Lächeln, chère Madame, ob dieser leeren Versprechen, welche Sie mir gegenüber nun schon zum dritten Mal zu äußern belieben. Worte, Madame! Nichts als Worte! Zittern Sie vor meinen Taten! Blitzschnell sprang das Phantom in sein Unterseeboot, die Luke schloss sich, das Fahrzeug verschwand unter den Wellen. Einige Sekunden sahen wir noch das Periskop. Es bewegte sich schneller, immer schneller und dann nichts mehr. Das Phantom entkommt, Hoheit. Lassen Sie schießen. Auf gar keinen Fall, aber vertrauen Sie mir, Hoheit. Warten Sie ab. Gleich wird das Phantom die Ausfahrt passieren. Und wenn es erst einmal draußen ist, im schwarzen Meer. Eine dumpfe Explosion unter Wasser. Rechts von uns, unmittelbar vor dem gegenüberliegenden Ufer der Balta, das an dieser Stelle steil und felsig war. In einer gewaltigen Fontäne spritzten Wasser und Schaum zum Himmel. Es regnete Metallstückchen. Dann wurde es allmählich wieder ruhig und eine schillernde Öllache breitete sich auf der Lagune aus. Was war geschehen? Ja, was ist denn nun geschehen? Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Professor. Klären Sie uns auf. Oh, mit Vergnügen, königliche Hoheit. Das Unterseeboot des Phantoms ist nahe dem felsigen Ufer auf Grund gelaufen und infolge der Erschütterung explodiert. Vieles Phantom. Warum, Professor? Weil das Boot, wie ich vermute, eine Fülle hochexplosiven Materials enthielt. Aha. Waffen, Sprengstoff und andere Utensilien, welche das Phantom bei seinen kriminellen Aktivitäten verwendete. Mhm. Nein. Ich meine, warum ist das Boot aufgelaufen? Warum ist es nach rechts gefahren und nicht geradeaus ins Schwarze Meer? Das Phantom, Hoheit, nahm in der Tat Kurs auf die Ausfahrt und aufs Schwarze Meer. Dass es sein Ziel verfehlt, lag an der unzutreffenden Kompassweise. Das verstehe ich nicht, Professor. Ein Kompass zeigt doch immer nach Norden. Zweifellos, Hoheit, im Regelfall. Wenn sich im Schiff allerdings eine Ladung starker Magnete befindet... Magnete? Ja, wie sind denn die ins Unterseeboot gekommen? Das Phantom selbst hat sie nichtsahnend an Bord genommen. In den Säcken, worin die Verbrecherin das verlangte Lösegeld vermutet. Oh, jetzt weiß ich, Professor. Sie haben in die Säcke nicht 1 Million Lei in Gold getan, sondern Magnete. So viele ich in der kurzen Zeit beschaffen konnte. Eine entzückende Idee, Professor. Und so elegant. Ja. Zweiter Gang. Marmaliga oder Maisbrei mit frischer Sahne aus Schafsmilch. Am Abend fand auf Schloss Kukoara ein Bankett statt. Zu Ehren des geretteten Prinzen Karol, der heute zufällig auch noch seinen 11. Geburtstag feierte, und natürlich zu Ehren von Professor Van Dusen. Es war ein ausgesprochen rumänisches Fest mit Nationalspeisen, Getränken und sehr lauter Volksmusik. Mir war das alles ein bisschen zu folkloristisch, aber ich war ja kein Ehrengast. Mich fragte keiner. Dafür wurde der Professor umso mehr befragt, vor allem von Kronprinzessin Marie, die nach dem glücklichen Ende der Entführung ihren Nervenzusammenbruch bemerkenswert schnell überwunden hatte. Dritter Gang. Sauer eingelegter Schwarzmeerstör mit scharfen gefüllten Mehlklößchen. Oh. Und dass Sie es geschafft haben, meinen kleinen Karol zu finden, Professor, wo sich diese hinterhältige Teufelin ein so ausgefallenes Versteck ausgedacht hat. Eine Kleinigkeit, Hoheit. Die zwangsläufige Folge logischer Analyse. Wenn ich auch sagen muss, den Pongo Pygmäus, Vulgo Orang-Utan zu töten, ihm das Fell abzuziehen, den Prinzen darin einzunähen, ihn weiterhin mit Chloroform zu betäuben, mit dem Gesicht zur Wand in eine dunkle Ecke des Käfigs zu legen und als kranken Affen auszugeben. Ein ungewöhnlicher und in kriminologischer Hinsicht recht interessanter Plan. Den Sie aber schnell durchschaut haben, Professor. Nun ja, die beiden roten Fäden, welche es mir am Tatort aufzuspüren gelang und welche sich bei näherer Untersuchung als A. Haar eines Orang-Utan und B. Seidenfaden aus ihrer Nähschatulle erwiesen. Der Löwe Simba, welcher sich am Fleisch des an ihn verfütterten Orang überfressen hatte, der Mord am Tierarzt, durch eine Untersuchung des angeblichen Menschenaffen verhindert wurde, die Tatsache, dass der Prinz die Insel nicht verlassen haben konnte. Aufgrund aller dieser Hinweise standen Tatverlauf und Aufenthaltsort des Prinzen fest. Ferner stand fest, dass ein Komplize dem Phantom zur Hand gegangen sein musste. Ich meine selbstverständlich den angeblichen Monsieur Michel, Tierwärter aus Paris, alias Gangster Gorille. Ich und Mr. Hedge kennen den Herrn bereits aus Biarritz. Ach so, der war das. Ja, der Rest, Hoheiten, meine Herrschaften, war ein Kinderspiel. Ich ließ Michel in Gewahrsam nehmen, den Prinzen befreien und sodann dem Phantom eine Falle stellen und den Ausgang der Affäre kennen. Oh, Professor Van Dusen, Sie wissen alles, Sie können alles, Sie durchschauen alles. Sie haben die Tränen einer Mutter getrocknet. Kommen Sie an mein Herz. Ich muss Sie umarmen. Ich muss Sie küssen. Aber Hoheit, bezähmen Sie sich. Bitte. Dessert, Baklava, frischer Schafskäse, dazu Kaffee und Zuika oder Pflaumenbraten. Ach, Professor, Sie sind so kühl, so abweisend. Nun, dann muss ich meinem übervollen Herzen auf andere Weise Luft machen. Durch ein Poem, welches soeben meinem Innersten entquoll. Walten Sie Ihres Amtes, Eminescu? Ich ersuche um absolute Ruhe. Ihre königliche Hoheit wünscht, ein höchst eigenverfertigtes Dichtkunstwerk zu rezitieren. Meinen bescheidenen poetischen Versuch widme ich unserem Ehrengast, dem großen Professor van Dusen. Ich beginne. Die Sonne stand schon hoch in Himmelshöhen. Es ist ein Jammer, dass ich mich gerade jetzt entschuldigen muss. Schandtatwart verübt. Es tut mir ja so leid, aber der Dampfer nach Konstantinopel. Oh, Graus, was ist geschehen? Glauben Sie mir. So fragt sich jedermann betrübt. Kommen Sie, Hedge, mit dem allergrößten Der Prinz Vergnügen. War fort von diesem Ort. In tiefem Schmerz schreit auf mein Herz. Doch tröste dich, denn wer steht auf der Schwelle? Van Dusen ist's, der Retter ist zur Stelle. Ein paar Stunden später standen wir an Deck des Dampfers Dunarea, unterwegs von Konstanza nach Konstantinopel, sicher vor Phantomen und dichtenden Prinzessinnen. Und wie wir so standen, ging mir was durch den Kopf. Ob er nun wohl wirklich ein für alle Mal vorbei ist, Professor? Wen meinen Sie, mein lieber Hedge? Na, den Großkampf im geistigen Superschwergewicht zwischen der Denkmaschine und dem Phantom. Ende durch K.O. in der dritten Runde, oder? So hat es den Anschein, mein lieber Hedge. Wie sagt ein nicht-rumänisches Sprichwort, alle guten Dinge sind drei? Und wie spricht ein berühmter Wissenschaftler und Amateurkriminologe, 2 + 2 = 4? Was wollen Sie damit sagen, mein lieber Hedge? Ganz einfach, Professor, irgendwann wird es vielleicht doch mal heißen, ringfrei zur vierten Runde. Dritte Runde für Van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Als Professor Van Dusen hörten Sie Friedrich W. Bauschulte. Als Hutchinson Hedge Klaus Herm. In weiteren Rollen Jean Cullery, Peter Matic, Uwe Müller, Heinz Rabe, Liane Rudolph, Viola Sauer, Helmut Staus, Andreas Tick. Ton und Schnitt Georg Fitt und Inge Görgner. Regieassistenz Silvia Rauer. Regie Rainer Klute.